sei Dank meinem Herrn. Ich sag Dank meinem Heiland. Seine Liebe ist groß, sie bleibt immer und ewig. Er ist mein Licht auf dem Weg. Ja, er ist mein Erlöser. Mit meinem Lied lob ich ihn, mit meinem Lied will ich ihn preisen, ihn preisen. Ich sag Dank meinem Herrn, ich sag Dank meinem Heiland, seine Liebe ist groß, sie bleibt immer und ewig. Mein Herr und mein Gott, ja, Herr.